Ja, und nach Souls 2 geht es weiter mit Klingding, der Sendung für aktuelle Musik, jeweils am dritten Freitag im Monat bei FSK 93,0 MHz oder 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream unter www.fsk-hh.org. Klingding heute mit einem, ja, bisschen Fokus, Repeat the Repetition, wiederholt die Wiederholung, dazu Musik von in den nächsten zwei Stunden Brian Harrison, vier verschiedene Stücke, zwei ganz kurz, und danach Daniel Barbiero und Gary Russo aus dem Album Metamorphosis, und danach von Jonah Haven Gasser eine neue CD bei Vargo und davon einige Tracks, und danach Dry Speed, ein Trio aus Brüssel mit einer neuen CD, davon aus auch ein Track. Und dann ein Stück von Christian Wolf, komponiert extra für Nate Woolley, amerikanischer Trompeter, ganz speziell for Trumpet Player, komponiert von Christian Wolf. Und danach Jamie Branch von ihrem posthumen Album Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, Klammer auf, World War. Und zum Schluss, wenn es die Zeit noch reicht, von Datashock ein kurzer Track. Ja, jetzt fangen wir an mit Bryn Harrison. Bryn Harrison wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Bryn Harrison, ein englischer Komponist, circa ein bisschen etwas über 50 mittlerweile. Und er brachte mich auch auf den Titel oder den Fokus der heutigen Sendung, weil es ihm wichtig ist, oder er arbeitet mit Wiederholungen. Hören wir erstmal ein Stück, und zwar ein Extract, einen Auszug von der Solo-Komposition A Coiled Form, hier in der Interpretation von Sarah Saviet, Violine, und es ist erschienen bei Another Timbre, und Another Timbre macht immer so Extrakte, also so Kurzfassungen von seinen CDs, und das hören wir jetzt an. Thank you. Called Form, eine aufgerollte Form in der Interpretation von Sarah Saviet, Violine, ein Stück, eine Komposition von Bryn Harrison. Und das ganze Stück dauert über 42 Minuten, das wollte ich jetzt so nicht in der Sendung spielen. Und das Sympathische bei dem Label, wo das erschienen ist, Another Temple, ist, dass sie auch zumindest wenn es sich um ein neues, wichtiges Album handelt, auch dann den Interpreten oder die Komponisten interviewen und zu der Musik fragen. Und da war das auch so bei einem Stück von Bryn Harrison, dass er gefragt wurde, warum ihn das Wiederholen, die Verwendung von Wiederholen als kompositorische Strategie so interessiert und warum es ihn so fasziniert. Und die Antwort von Bryn Harrison zitiere ich jetzt. Das ist eine gute Frage. Ich habe es schon immer geliebt, wirtschaftlich zu arbeiten. Nur mit ein paar einfachen Prozessen oder einer begrenzten Materialpalette. Seit Mitte der 90er oder bis Ende der 90er Jahre habe ich versucht, Wege zu finden, die gleichen Materialien aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zu erkunden, indem ich beispielsweise ähnliche Ereignisse in unmittelbarer Nähe zueinander platzierte oder die Form des Stückes in einer Serie organisierte aus diskreten und eng verbundenen Panels. Seit etwa 2000 ist der Einsatz von Wiederholungen in meiner Musik durch die Verwendung von Tonhöhenzyklen viel formaler geworden. Ein Zyklus könnte etwas vorschlagen, was zu seinem Ursprungspunkt zurückkehrt, aber in diesem Zusammenhang gibt es keinen Ausgangspunkt. Was ich konstruiere, sind Tonhöhenketten mit sich wiederholenden, selbstähnlichen Intervallen, die sich immer wieder drehen. Ich kann kurze Ereignisse in einer Schleife ausführen oder den Prozess länger laufen lassen. Also es gibt eben einige Stücke von ihm in der Nachtschleife, die entweder statt oder nach Electronic Jam, der Sendung, die nach Klingding von 0 bis 1 Uhr wahrscheinlich laufen wird, abspielen werde, da wird auch ein längeres Stück sein, Repetition in Extended Time. Jetzt hören wir ein kurzes Stück von der CD Cycles and Circles, 2015 bei Bandcamp erschienen, und zwar Interpretation von dem Ensemble Offspring. Die Performer sind Jason Noble, Klarinette, Lamorna Nightingale, Flöte, Claire Edwards, Percussion, Bree van Rijk, Percussion, Damien Ricketson, Turntables. Thank you. 2 von den 5 Miniaturen in 3 Parts von der CD Cycles and Circles, komponiert von Bryn Harrison. Und es geht gleich weiter mit einem längeren Stück, und zwar ist allerdings auch wieder ein Auszug von Receiving the Approaching Memory von Bryn Harrison. Bryn Harrison ist als Komponist in England groß geworden, 69 geboren, und er ist derzeit Dozent für Komposition an der Universität of Huddersfield. Ihn interessieren Wiederholung und rekursive musikalische Strukturen, und es gibt dazu eben verschiedene Stücke. Das ein bekanntes ist auch das 76 Minuten lange Klavierstück Vessels, 2013 erschienen. Einfluss hatte er von Morton Feldman, mit dem er so die Idee von Ruhe und sich und eher statischen Strukturen teilt. Er hat mehrere Komponisten als seine Inspiratoren genannt, darunter Christian Wolff und Alvin Lussier. Er hat bei Gavin Byers studiert und ist auch beeinflusst von bildender Kunst von Bryce Marden, Agnes Martin und James Hugonen und dem Maler und Grafiker Mike Walt Walker. Und das hat er auch zum Teil direkt umgesetzt, zum Beispiel ein Kunstwerk von Bridget Riley, Symmetries, wo er eben versucht, die musikalische Notation anhand geometrischer Konturen nachzuzeichnen, die denen in Rileys Gemälden der 60er Jahre ähnelten. Nun aber das längere Stück, 14,5 Minuten, und zwar Receiving the Approaching Memory. Thank you. Mark Knop, Piano, Aisha Oras Bacheva, Violine, in dem Stück Receiving the Approaching Memory. wovon wir jetzt nur einen Auszug gehört haben, erschienen bei Another Temple 2019. Es geht weiter mit einem Duo, das eine neue CD rausgebracht hat, und zwar mit dem Titel Metamorphosis. Das Duo ist Daniel Barbiero und Gary Russo beim Label Zero Moon, über Bandcamp erschienen. 5 Improvisationen für akustischen Kontrabass, deren Form durch eine Pedalkette verändert wird. Also Pedalkette heißt Electronics, dass praktisch die Klänge von dem Kontrabass abgenommen würden und dann eben durch die Elektronik verändert wird. Und kurz zu den Musikern. Daniel Barbiero ist Kontrabassist, Komponist und Autor im Raum Washington D.C. Seit Anfang der 2000er Jahre ist er als Performer, Komponist und Ensembleleiter in der improvisierten und experimentellen Musik aktiv. Er hat einen Hintergrund in modaler und freier Improvisation und erstellt verbale, grafische und andere nicht standardmäßige Partituren für Solisten und kleine Ensembles. Er schreibt über Kunst, Musik und Literatur der klassischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts sowie über zeitgenössische Werke. Er trat unter anderem mit Gino Robert auf, den Musiker, der auch schon ein paar Mal in Hamburg gespielt hat, allerdings aus dem Süden, mehr aus dem kalifornischen Bereich. Und zum Beispiel bei seiner Oper Norton ist Daniel Barbiero aufgetreten und hat auch mit der Improvisatorin Eva Zöllner gespielt, dem Nakatani Gong Orchester und Mitgliedern von Contact. Er hat Stücke, Werke unter seinem eigenen Namen und mit dem Perkussionisten Andrea Centazzo veröffentlicht und vielen anderen. Da möchte ich jetzt nicht so weiter länger drauf eingehen. Wer weiß, ob die jemand kennt. Ich kenne sie zum größten Teil selbst nicht. Und eben jetzt mit dem Cellisten Gary Russo. Gary Russo ist mehr in Washington zu Hause, arbeitet im Bereich zwischen freier Improvisation und Komposition. Sein Fokus liegt auf elektroakustischen Klängen und der Beziehung zwischen Musiker und Zuhörer im Aufführungsraum, während er Lärmstille, Textur und abstrakten Klang erforscht. Das soweit die Informationen. Und Gary Russo hat, glaube ich, 2013 oder 2012 mit Gunnar Letto eine CD zusammengestellt, die es auch noch im Internet zu finden gibt. Ich habe gerade gesehen, dass die bei Gary Russos Seite kostenlos zu laden wäre, wenn da Interesse besteht, die Möglichkeit besteht. Jetzt hören wir Metamorphosis Nummer 4, die 5 Stücke auf dem Album haben alle verschiedene Metamorphosis-Titel, und Metamorphosis 4, die wir jetzt gleich hören, hat den Untertitel Prepared. Thank you. Daniel Barbiero, präparierter Kontrabass, und Gary Russo, Electronics. Ein Stück aus der CD Metamorphosis, gerade bei Bandcamp erschienen. Es geht weiter mit einer Neuerscheinung, und zwar Gasser. Gasser ist der Titel der CD, die, ja, einer CD tatsächlich, einer CD, die bei Vargo erschienen ist, Podium der Gegenwart, also die Edition zeitgenössische Musik, Vargo, das Label vom Schott Verlag. Ich habe das Privileg, dass ich im Verteiler bin für die Demos, die verschickt werden an Radiostationen oder sonst interessierte Leute von der Presse. Und da habe ich mich dafür interessiert, diese CD noch zu bekommen. Und es geht um Gasser von Jonah Haven. Jonah Haven, ganz ausgesprochen, Jonah Nuoya Luo Haven. Ein in den USA geborener Komponist, Improvisator und Pianist. Und ich zitiere jetzt aus dem Begleitheft von der CD: maßgeblich beeinflusst von den Autorinnen der Auto-Theory, versteht er sein Komponieren als ein Mittel, Zeugnis über sein eigenes Leben abzulegen. Ein Ausdruck des Alterns. Er studierte Komposition bei Josh Levine und Aaron Helgeson und bei Brigitta Mundendorf und promoviert gerade bei Jaya Janovim an der Harvard University. Und ich will gleich anfangen mit dem ersten Stück. Der CD-Begleittext ist von Gordon Kemper und ich zitiere daraus, und zwar: eine zerbrechliche Schönheit, Reste traditioneller Elemente und ein ins Extrem gesteigerter Ausdruck prägen auch das von tiefen und dunklen Farben dominierte, größtbesetzte Stück Gasser. Für Bassflöte, Lupophon. Was ist ein Lupophon? Ich habe nachgeguckt, eine Art, ist es jetzt eine Art Oboe oder, ich glaube, es ist eine Art, es ist eine Art Oboe, so eine erweiterte, tiefere Oboe. Dazu kommt ein noch tieferes Fagott, Harfe, Klavier, Violine und Violoncello. Also dafür ist das Stück Gasser komponiert. Und Gasser ist ein Begriff, der eine sehr attraktive oder beeindruckende Person oder Sache, jemand Komisches, einer, der ständig betrunken ist, meint. Also es ist nicht so einfach, da eine Übersetzung zu finden. Ich hatte einiges geguckt, aber es ist vielleicht wichtig, da in so ein Slang-Lexikon zu gucken, wo auch immer Gordon Kempe das gefunden hat. Und ich zitiere weiter aus dem Text: auch in Gasser kippt, das verbindet fast alle Stücke miteinander, die vermeintlich strenge Schönheit durch verschiedenste klangliche Verschmutzungen in eine, weil nicht perfekte, menschliche. So spielt das Kontraforte eine über 27 Takt lange Linie in höchster Lage, dabei stets forte und fortissimo. Die Linie ist durchsetzt von schwankenden, drunkly Rhythmen und fast quälend wirkenden Vierteltonverschiebungen. Der sowohl hochexpressive als auch zerknautschte Klang wird insbesondere durch das nahezu vollständige Fehlen von Atempausen verstärkt. Haven kalkuliert die Möglichkeit des Scheiterns und Kippens dieses beinahe selbstzerstörerischen Schwanengesangs mit ein, denn gerade in dieser Lage wird eine enorme Menge Atemluft benötigt. Hört man genau zu, wird man das kaum vermeidbare Schnaufen beim Lufteinsaugen der Instrumentalistinnen hören. Und jenes Schnaufen ähnelt dem Weglassen des Keils bei der Aufstellung von Nofretetis Büste. Die strenge Schönheit bekommt diskrete Risse und wird so noch schöner. Also das Weglassen unter die Nofretetis Büste, das ist im Eingangstext zitiert, dass da zitiert Gordon Kempe, dass die Büste von Nofretete immer mit einem kleinen Keil versehen ist in den Ausstellungen, damit sie lotrecht steht und uns ganz und gar symmetrisch erscheint. Verschwindet der Keil aber, dann beginnt Nofretete beinahe zu lächeln. Und das ist praktisch so eine Metapher für zum Beispiel eben die Musik, komponiert von Jonah Haven, die wir jetzt hören. Das Ensemble, finde ich das so schnell? Ja, finde ich, kleinen Moment, ist das Ensemble Proton Bern, Bettina Berger, Bassflöte, Martin Blickenstaufer, Lupophon, Oboe, Richard Haynes, Kontrabassklarinette, Klarinette in S, Elise Jakobberger, Kontraforte, Vera Schneider, Harfe, Coco Schwarz, Klavier, Maximilian Haft, Violine, Jan-Philipp Tupa, Violoncello. Die Leitung hat Gregor Meyerhöfer. Nun das Stück Gesser. Thank you. nach Gasser hörten wir Another Ditch, auch eine Komposition von Jonah Helben. Another Ditch für Altflöte, Viola und Schlagzeug, einem älteren Stück, wobei es natürlich relativ, Jonah Helben ist, na, wie alt ist er jetzt? 28, 29. Und dabei war das Schlagzeug nicht in der typischen Instrumentierung, sondern bestand hauptsächlich aus Serviersteinplatten und umgedrehten Stahlpfannen, auf denen eher geschabt und gerieben als geschlagen wurde. Und mit diesem Klangkontinuum aus Schleifgeräuschen hat er eben den Zusammenhang hergestellt zwischen der Altflöte und der Viola. So beschreibt es ungefähr Gordon Campbell in seinem Begleittext. Das letzte Stück von der CD Gasser, das ich gerade vorstelle, von erschienen bei Vargo, ist Arend Red. Arend Red ist ein Duo-Stück, diesmal in der Besetzung Violine und Fagott, eine eigentlich unmögliche Besetzung. Und da hat Jonah Helben eben auch wieder eine Präparation vorgeschrieben, die den Instrumenten gewissermaßen etwas von ihrer traditionellen Natur raubt, um die Aufmerksamkeit auf so noch nicht gehörte Klänge zu richten. Fanden sich in den beiden anderen Duos, die wir jetzt nicht hören, tonale Reste in Harmonie und Gestik, sind die Reste diesmal die Instrumente selbst. Das Fagott wird durch eine Plastiktüte im Inneren und die Violine durch eine Skordatur und einen mit Draht an den Haaren versehenen Bogen an traditioneller Klangentfaltung gehindert. Es geht ihm also darum, eben auch so eine spezielle Spielweisen einzusetzen. Das Fagott spielt über weite Strecken mit Zirkularatmung, was nach einer gewissen Zeit eben auch relativ anstrengend wird. Und das können wir jetzt hören. Arend Red. Thank you. Aren't Wet, für präpariertes Fagott und Violine mit präpariertem Bogen, gespielt von dem Duo Wolftone, William Overcash, Violine und Ben Reudelwart, Fagott. Das waren drei Tracks von der CD Gasser, die erschienen ist beim Vargo-Label und ja, aktuell erschienen ist, käuflich zu erwerben, klar. Und es geht gleich weiter mit Musik, die von der Entstehung her auf jeden Fall einen ganz anderen Hintergrund hat, mit Musik von Tri-Speed. Tri-Speed ist ein improvisierendes Trio aus Brüssel mit Joachim Deville, elektrische Gitarre, Flügelhorn, Trompete, Effekte, Thomas Olbrecht, Saxophon, präpariertes Posthorn und Dirk Wouters, Schlagzeug und Percussion. Sie spielten schon mal vor 15 Jahren oder was, wie lange ist es her? Wahrscheinlich ungefähr vor 15 Jahren in der Blinzelbar im H7 Club. Und Thomas Olbrechts war auch schon mal vor nicht so langer Zeit, ich bin vor 4-5 Jahren ist es her, bei Stark Bewölkt eingeladen, ein Solo-Act, Solo-Set zu spielen. Zu dem Album hat Nate Woolley, auf den wir später noch kommen, ein Text geschrieben und er beschreibt die Platte wie folgt. Tri-Speed hat eine Platte veröffentlicht, die abwechselnd futuristisch und organisch ist. Es fühlt sich fremd und neu an, wie Plastik oder Titan, aber gleichzeitig, als ob es in die Natur eingehüllt wäre und wie Moos wächst oder das Geräusch der Wurzeln eines großen Baums verstärkt. Indium, so heißt das Album, bietet dem Hörer mehrere Einstiegsmöglichkeiten in die Musik des Trios. Von einer breiten Klanglandschaft bis hin zu einer dichten Geste winziger und anspruchsvoller musikalischer Gesten. Soweit der Text von Nate Woolley und wir hören das Stück Amygdala, fast genau 10 Minuten lang. Thank you. Amygdala von der CD Iridium, eingespielt von dem Trio Tri-Speed. Und es geht weiter mit Nate Woolley. Nate Woolley ist ein Trompeter, der ja auch bald 50 wird und eine schon längere Geschichte in der Improvisations-Neues- und Neue-Musikszene hat. Speziell in New York und Brooklyn. Er hat regelmäßig mit John Zorn, Anthony Braxton und Eliane Radic zusammengearbeitet und er hat Werke für Trompete von Christian Wolff, Michel Pissarro, Enea Lockwood und Wadada Leo Smith und anderen uraufgeführt und ist auch Komponist mit sozialem Anspruch, was immer das heißen mag, ich weiß es nicht genau, und hat zum Beispiel sich auch von Literatur inspirieren lassen, eine Serie von Solowerken auf der Grundlage des internationalen phonetischen Alphabets, The Complete Syllabus Music, wurde mit dem literarischen Werk von Georges Perec verglichen und als besonderes Solorepertoire gepriesen von verschiedenen Seiten. Und er hat irgendwann in den 2017er Jahren oder 2015, 16 ein Festival organisiert, For With Festival in Brooklyn, und dazu Komponisten aufgefordert, Stücke zu schreiben. Und die zweite Komposition davon ist von Christian Wolff speziell für Nate Woolley geschrieben. Und Christian Wolff ist hoffentlich ein Begriff. Christian Wolff, Musiker, der jetzt bald 90 wird, hat so in den 60er Jahren angefangen, ganz jung, mit Komposition, lernte dann über Grete Sultan John Cage kennen und verband sich mit ihm in dem sogenannten New York Four oder so ähnlich hieß es. Auf jeden Fall war das eine Gruppe mit Martin Feldman, John Cage, Earl Brown und Christian Wolff. Und Christian Wolff war auch schon ein paar Mal in Hamburg. Ich hatte mal das Vergnügen, ihn zu interviewen, als er, glaube 2016 beim Club Katarakt Festival ein Stück geschrieben hat und deshalb länger in Hamburg war, um das mit dem großen Ensemble damals aufzuführen beim Club Katarakt Festival. Und ja, nun war ich sehr gespannt, wie hört sich die Komposition an, und das können wir jetzt zusammen hören. Von Nate Woolley eingespielt, von Christian Wolff komponiert, for Trumpet. Ja, hören wir es mal an. Thank you.

Nate Woolley mit dem Stück For Trumpet Only von Christian Wolff. Das wohl letzte Stück heute in der Klingding-Sendung. Die Klingding-Sendung gibt es wahrscheinlich wieder am 20. Oktober zu hören. Kann sein, dass da die Wiederholung läuft von heute. Sonst die Webseite informiert darüber, www.hierunda.com. In der Kategorie Radio sind dann alle Sendungen aufgeführt und man kann sie dann auch nachhören. Es gibt sie auch als Podcast an allen Orten, wo Podcasts irgendwie angeboten werden. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93.0, 101,4 im Kabel. Ja. Und es geht weiter mit einer Trompeterin, und zwar Jimmy Branch, die leider vor gutem Jahr gestorben ist, als junge Musikerin sehr aktiv und auch mit gewissem Erfolg ausgestattet. Sie hat dann in Hamburg gespielt, sie hat beim Jazzfestival in Berlin gespielt und kurz vor ihrem Tod, im Juli 2022, hat sie an ihrem Album noch gearbeitet, an ihrem, nun können wir sagen, letzten Album, und das hat den Titel Fly or Die or Fly or Die, Fly or Die. Und ist wieder eingespielt mit ihrem Quartett. Jimmy Branch selber spielt Trompete, Stimme, benutzt die Stimme, Keyboard, Percussion und Happy Apple, das ist so ein tolles Instrument. Lester St. Louis spielt Cello, Gesang, Flöte, Marimba, Keyboard, Jason Acheman mit Kontrabass, E-Bass, Gesang, Marimba, Chad Taylor, Schlagzeug, Bira, Pauken, Glocken und Marimba. Und das Album ist wieder bei Bandcamp erschienen und als ersten Track spiele ich davon ein Bolinko-Bass. We'll be right back. forget, don't forget, don't forget. We are harbors of the free, free, free thought, thought. They try to cut our legs off. We fly behind the eyes, memorize outside, inside, outside, inside, outside, inside, outside, inside. Ooh. Das war die Klingding-Sendung. Es geht gleich weiter mit Electronic Jam und ab 1 Uhr unbedingt hören. Denn Klingding Loop mit den ganzen Stücken ohne Zwischenkommentare in einem Rutsch und noch einige dazu. Ja, viel Vergnügen weiter.